es zu frei ist, wenn du morgen auf der Straße liegst. Es ist lachend, wenn du glaubst, du bist frei, wenn ja morgen nur die Rente bleibt. Du bist bescheuert, wenn du in die Kneipe gehst und gehst Jugend aus am Ende hier untergeht. Ja, wir leben hier in Deutschland und die Banken fühlen sich wohl, besonders an der Spitze unser Bundeskanzler Kohl. Ja, wir leben hier in Deutschland und die Banken fühlen sich wohl, besonders an der Spitze unser Bundeskanzler Kohl. Schmeißen alle raus, die uns hier nicht passen, all jene, die uns hassen, dann besetzen wir es aus.